ist Schweinis vegane Kochshow. Die erste Kochshow von Tieren für Tiere. Weil in der letzten Kochshow eine Möhre gestorben ist, habe ich mich dazu entschieden, noch eine Möhre einzuladen. Einen herzlichen Applaus für Möhre. Hallo Möhre, was gibt's denn heute Schönes? Nichts. Oh, toll. Leckeres Nichts. Ich meine, gibt's da vielleicht noch eine kleine Beilage? Nein. Und vielleicht Gewürze? Nein. Ah, wir machen also leckeres Nichts mit Nichts. Oder? Nein. Also toll, also du machst nichts mit nichts und dann noch nichts dazu, richtig? Richtig? Schweini? Ja! Alles, was ich brauche, ist ein kleines bisschen Zeit. Ja. Und ein Glas. Ja. Wasser. Kein Problem. Na, wo haben wir denn das kleine Wasserglas? Wo ist es denn? Ja, wo haben wir es denn? Ah, hier haben wir ja das kleine Wasserglas. Ah, komm her, du kleines Wasserglas. Hui, ja. Bitte schön. Danke, Schweini. Ich schenke dir jetzt ja das Wasser des Lebens. Hallo Wasser! Nein. Nein, Schweine. Das Wasser kann nicht sprechen. Aber du hast doch gerade eben gesagt, dass das Wasser lebt! Ja, Schweine. Das Wasser des Lebens. Das Wasser des Lebens. Das Wasser des Lebens. Trägt zwar das Geheimnis des Lebens in sich, aber es selbst kann nicht sprechen. Das ist ein Unterschied. Ah! Dann kann ich das Wasser des Lebens also einfach trinken, ohne dass ich ihm wehtue? Ja, Schweine. Aber erst musst du mir etwas nachsprechen. Was denn? Das, was ich dir gleich sage. Das, was ich dir gleich sage? Nein, Schweini, das, was ich dir jetzt gleich sage. Nein, Schweini, das, was ich dir jetzt erst gleich sage. Nein, Schweini, das, was ich dir jetzt erst gleich sage. Nein, Schweini, das, was ich dir jetzt erst gleich sage. Nein, Schweini, jetzt hör doch mal auf. Nein, Schweini, jetzt hör doch mal auf. Schweini, hör auf. Schweini, hör auf. Schweini, soll's aufhören. Schweini, soll's aufhören. Jetzt hast du mich wütend gemacht. Ah. tut mir leid. Ist schon gut. Sprich mir jetzt nach. Ich nehme das Wasser des Lebens und erkläre es zum Wasser des Lichts. Ich nehme das Wasser des Lebens und erkläre es zum Wasser des Lichts. Ich führe es meinem Körper zu, damit es ihn zum Leuchten bringt. Ich führe ihn meinem Körper zu, damit es ihn zum Leuchten bringt. Ich nehme das Wasser des Lichts und erkläre es zum Wasser Gottes. Lecker! Wasser des Lichts. So, jetzt habe ich aber Hunger. Nein, Schweini, leg dich mal da hin. Wir kochen gar nicht. Das ist schlecht. Schweini, schließe deine Augen. Geht nicht. Dann schau mich an. Okay. Spüre, wie die Kraft der Sonne dich durchströmt. Sie fließt durch deinen Bauch. Beutet sich in deinem Ohr. Ein wohliges, sattes Gefühl breitet sich in deinem Bauch aus. Na, ich habe jetzt aber Hunger. Das ist eine Kochshow. Und in der Kochshow muss man auch kochen. Nein, Schweini. Du hast keinen Hunger. Ich habe Hunger. Hast du nicht? Hab ich doch. Hast du nicht? Hab ich doch. Hast du nicht? Hab ich doch. Schweini, soll wieder ganz viel Traurigkeit über dich kommen? Soll wieder geschlachtet werden? Auch Möhre hatte eine Motte. Und einen Vati. Sie wurden auch geschlachtet. Niemand soll geschlachtet werden. Der hungrige Blick. Ich kann dich nicht essen. Schweini, du hast es geschafft. Du bist jetzt ein richtiger Lichtesser. Thank you. Ich muss jetzt los. Tschüss. Too much of this life. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. Hold on. Hold on. Did you feel like letting go? Hallo. Hold on. Hallo. If you you've had too much. Ich hätte gerne einen Burger. Kein Problem. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. Du Fotze! Du hast mich angelogen! Schweini! Nein! Tu mir nichts! Bitte! Schweini! So, da kommt's mir nicht davon! Everybody! Schweini! So, everybody! Jetzt bist du dran! Mach dich kalt! Nein! Schweini, nee! Mach doch keine Scheiße! Schweini! Ich bitte dich! Schweini! Schweini! Schweini! Schweini! Schweini, bitte nicht! Everybody, lass du! Ja! Fies! Everybody! Nein, Schweini! Nein, von der Mohrrübe der Erkenntnis gegessen. Ich bin eine Puppe. Und du bist ein Puppenspieler, der sich zu industrieller Fleischproduktion verhalten möchte. Und ich diene dir als Symbolmarionette für die unterdrückten und ausgebeuteten Tiere. Au! Aua! Ha, völlig anders. Ich bin der Stellvertreter der Zuschauer und gaukle euch hier die Revolution der Tiere vor, damit ihr von euren Sünden befreit werdet. Aber ich bin doch nur ein kleiner Schweinepuppenschauspieler. Je mehr du schauspielst und der Zuschauer dir zuschaut, desto weniger lebt er. Was? Je mehr er sich in den herrschenden Bildern wiederfindet, desto weniger versteht er seine eigene Existenz. Hä? Zusammen seid ihr Gefangene eines Spektakels, das sich nicht mehr entschlüsseln lässt, weil keiner mehr als der handelt, der er ist. Was? Je mehr du schauspielst... Nein, nein, nein! Das am Ende! Welches... Ende. Das mit dem Spektakel. Zusammen seid ihr Gefangene eines Spektakels, das sich nicht mehr entschlüsseln lässt, weil keiner mehr als der handelt, der er ist. Zweifel! Zweifel! Zweifel! Zweifel! Zweifel! Zweifel! Zweifel! Zweifel! Ist es richtig, hier auf der Bühne zu singen? Oder sollte ich nicht besser politische Arbeit machen? Bringt es überhaupt etwas, Schweinis Kochschau zu machen? Sollte ich nicht besser die anderen Schweine befreien? Macht es denn überhaupt Sinn, die Menschen zu informieren? Sollte ich sie nicht lieber gleich ausradieren? Zweifel, Zweifel, Zweifel, Zweifel, Zweifel, Zweifel, Zweifel. Wer bist denn du? Hallo. Ich bin die diskursive Scheiße. Hä? Schweini, mach dich locker. Es gibt nun mal kein richtiges im Falschen. Aber das heißt ja nicht, dass man bei allem mitmachen muss. Nicht wahr? Das war Schweinis vegane Kochshow. Und sehen Sie später noch... Dark Schwein, Dark Brei, Unterhose der unerwünschten Erektion. In den weiteren Hauptcharakteren Sperma, Magensäure, Bauchspeicheldrüsensäure, aus dem Weg! Platz da! Thank you. Das war Schweinis vegane Kochshow. Und wie es mit dem Huhn weitergeht, erfahrt ihr bei der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Gleich noch eine Pause und dann geht's weiter mit Kapitalspektakel. Viel Spaß. This is Emission de l'Art Visionnaire calling from wherever the studio settles, from wherever it gets invited to. Listen to the unseen. Don't trust your eyes. Believe what you are told. So let me ask you tonight, can we make art? Can we create art?